Erstens sind die Gesetze, die du ihnen geben sollst. Zweiter, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang arbeiten, im 7. Jahr soll er dann ohne Bezahlung freigelassen werden. Dritter, wenn er allein gekommen ist, soll er auch allein freigelassen werden, wenn er aber verheiratet war, soll seine Frau zusammen mit ihm freigelassen werden. Vierter, wenn sein Herr ihm eine Frau gegeben hat und sie Kinder bekommen hat, dann gehören die Frau und ihre Kinder dem Herrn, und der Sklave soll allein freigelassen werden. Fünfter, wenn der Sklave aber sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder und möchte nicht frei sein. Sechster, dann soll sein Herr ihn vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Türpfosten stellen. Sein Herr soll ihm dann das Ohr mit einer Ahle durchstechen, und so wird er für immer sein Sklave sein. Siebter, wenn jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, darf sie nicht so freigelassen werden wie die männlichen Sklaven. Achter, wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich selbst vorgesehen hat, nicht gefällt, soll er sie freikaufen lassen. Er darf sie aber nicht an Fremde verkaufen, wenn er sein Versprechen ihr gegenüber nicht hält. Neunter, wenn er sie für seinen Sohn vorgesehen hat, soll er sie wie seine eigene Tochter behandeln. Zehnter, wenn er eine andere Frau heiratet, darf er ihr nichts von dem wegnehmen, was ihr an Essen, Kleidung und ehelichen Rechten zusteht. Elfter, wenn er ihr diese 3 Dinge nicht gibt, soll sie kostenlos freigelassen werden. Zwölfter, wer einen anderen so schlägt, dass er stirbt, soll getötet werden. Dreizehnter, wenn er es aber nicht absichtlich getan hat, sondern Gott es so zugelassen hat, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, an den er fliehen kann. Vierzehnter, wenn aber jemand eine schlimme Tat begeht und einen anderen hinterhältig tötet, dann sollst du ihn sogar von meinem Altar wegholen, damit er getötet wird. 15. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll getötet werden. 16. Wer einen Israeliten entführt, egal ob er ihn verkauft oder noch bei sich hat, soll getötet werden. 17. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll getötet werden. 18. Wenn Männer streiten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke schlägt, sodass der Geschlagene nicht stirbt, aber im Bett bleiben muss, 19. dann soll der Täter nicht bestraft werden, wenn der Geschlagene wieder aufsteht und mit einem Stock draußen gehen kann. Der Täter muss ihn aber für die Zeit bezahlen, in der er nicht arbeiten konnte, und für seine Genesung sorgen. 20. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit einem Stock schlägt, sodass der Sklave stirbt, während er geschlagen wird, dann soll der Täter bestraft werden. 21. Wenn der Sklave aber noch 1 oder 2 Tage lebt, soll der Täter nicht bestraft werden, denn der Sklave ist sein Eigentum, das er gekauft hat. 22. Wenn Männer sich streiten und kämpfen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie ihr Kind verliert, aber der Frau kein weiterer Schaden zugefügt wird, dann soll der Täter eine Strafe zahlen. Diese Strafe legt der Ehemann der Frau fest, und er muss sie nach dem Urteil von Richtern bezahlen. 23. Wenn aber weiterer Schaden geschieht, dann gilt Leben für Leben, 24. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, 25. Brandwunde um Brandwunde, Stichwunde um Stichwunde, Hiebwunde um Hiebwunde. 26. Wenn jemand seinem Sklaven oder seiner Sklavin ins Auge schlägt und es zerstört, dann soll er den Sklaven als Entschädigung für das Auge freilassen. 27. Und wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, dann soll er den Sklaven als Entschädigung für den Zahn freilassen. 28. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau tötet, dann soll das Rind gesteinigt werden, und sein Fleisch darf nicht gegessen werden. Der Besitzer des Rindes soll aber nicht bestraft werden. 29. Wenn das Rind aber schon früher Menschen angegriffen hat und man den Besitzer darauf hingewiesen hat, er es aber trotzdem nicht gut bewacht hat, dann soll das Rind gesteinigt werden, wenn es einen Mann oder eine Frau tötet, und sein Besitzer soll auch getötet werden. 30. Wenn er ein Lösegeld zahlen muss, soll er so viel bezahlen, wie als Lösegeld für sein Leben festgelegt wird. 31. Wenn das Rind einen Jungen oder ein Mädchen tötet, dann sollen dieselben Regeln angewendet werden. 32. Wenn das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin tötet, dann sollen dem Besitzer 30 Silberstücke bezahlt werden, und das Rind soll gesteinigt werden. 33. Wenn jemand eine Zisterne offen lässt oder eine Zisterne gräbt, ohne sie abzudecken, und ein Rind oder ein Esel hineinfällt, 34. Dann soll der Besitzer der Zisterne den Besitzer des Tieres mit Geld bezahlen. Das tote Tier gehört dann aber dem Besitzer der Zisterne. 35. Wenn das Rind eines Mannes das Rind eines anderen tötet, dann sollen sie das Leben der Rind verkaufen und das Geld unter sich aufteilen. Auch das tote Tier sollen sie unter sich aufteilen. 36. Wenn es aber bekannt war, dass das Rind schon früher Menschen angegriffen hat und sein Besitzer es nicht gut bewacht hat, dann soll er ein Rind als Ersatz für das getötete Rind geben. Das tote Tier gehört dann ihm. 37. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er 5 Rinder für ein gestohlenes Rind und 4 Schafe für ein gestohlenes Schaf als Strafe zahlen.